wird gut, wenn wir uns wiedersehen, drum hab nur Mut, dann kann uns nichts geschehen. Träum so wie ich des Nacht, dass wir zusammen wären, dann ist die Wirklichkeit gleich nur noch halb so weit. Alles wird gut, scheint es dir heut auch schwer, drum hab nur Mut, sei froh und wein nicht mehr, in meinen Armen wirst du all dein Leid vergessen. Glaub nur ganz fest daran, alles wird gut.